Zugleich tauchte die Idee auf, eine der zentralen Ideen Hahnes umzusetzen, der gefordert hatte, dass es analog zur Rassenkunde des deutschen Volkes, des Rassepapstes Hans F. K. Günther, auch eine Rassenkunde der Vorgeschichte geben müsste. Heberer witterte seine Chance. Er nahm sich also das Skelettmaterial aus Bad Dürrenberg vor. Das Kind interessierte ihn nicht. Das Skelett wurde kaum mehr als eines Blickes gewürdigt, um die Körpergröße zu ermitteln. Er bezifferte sie auf 165,9 cm und machte unsere Schamanin damit um erstaunliche 10 cm zu groß. Ob Heberer bei der Größe schummelte, um die männlichen Urarier nicht zu klein erscheinen zu lassen? Oder ob ihm ein Zahlendreher unterlief? Beides spricht nicht für seine Expertise. Heberer war wie die Anthropologen seinerzeit völlig fixiert auf die Beschreibung und Vermessung des Schädels, über dessen ausgezeichnete Erhaltung er sich freute. Das Gebiss sei kräftig und ebenfalls prachtvoll erhalten. Und zu welchem Schluss kam Heberer? Es handelt sich um ein männliches, matures Individuum. Der Schädel stelle innerhalb der mitteldeutschen Schnurkeramiker einen Grenzfall dar. Er ist wohl in den meisten seiner Eigenschaften als phälisch anzusprechen. Das Phälische galt als ein Schlag der nordischen Rasse. Heberer beobachte jedoch bei der Bildung des Gesichtsskeletts Einflüsse, die nicht dem phälisch-nordischen Rassenkreis angehören. In der gleichen Schrift kündigte er an, sich an eine Rassengeschichte des Indogermanentums zu machen und mit den mitteldeutschen Schnurkeramikern zu beginnen. Die Forschungen zu Rasse, Typus und Herkunft der Indogermanen sind es, die das Interesse der SS wecken, konstatiert der Wissenschaftshistoriker Uwe Hossfeld, der über Heberer promoviert und eine Geschichte der biologischen Anthropologie in Deutschland vorgelegt hat. Es wird Heinrich Himmler höchstpersönlich sein, der sich 1936 beim Wissenschaftsministerium einsetzt, Heberer einen Lehrstuhl zu verschaffen. Doch noch reicht der Einfluss der SS nicht aus. Himmler beruft ihn dafür 1937 als SS-Untersturmführer in das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS. Heberer wird in die NSDAP aufgenommen und Mitarbeiter des Deutschen Ahnenerbes, jener SS-Organisation, mit der Himmler sich die Deutungshoheit über die Vergangenheit sichern wollte und auf Konfrontation zum Amt Rosenberg und dessen Reichsbund für deutsche Vorgeschichte ging.